Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Dreizehnte Folge. Im Elfenbeinturm der Einsamkeit. William Shakespeare, der Kaufmann von Venedig. Fürwahr, ich weiß nicht, was mich traurig macht, ich bin es satt. Ihr sagt, das seid ihr auch? Doch wie ich dran kam, wie mir's angeweht, von was für Stoff es ist, woraus erzeugt, das soll ich erst erfahren. Und solchen Dummkopf macht aus mir die Schwermut. Ich kenne mit genauer Not mich selbst. Wladimir Horowitz im September 1968. Ich werde nie herausfinden, wie ich es mir erlauben konnte, das Ziel, das ich mir in meiner Jugend gesetzt hatte, so weit aus den Augen zu verlieren. Ich wollte keine pianistische Show bieten, keinen Act. Ich hätte lieber alles andere getan oder auch nichts, statt so etwas wie ein umjubelter Trickster zu werden. Ich wollte nie der Superman des Klaviers sein. Das ist wieder, wie schon so oft, die Sprache der Reue und des Kummers. Kummer setzt Einsicht voraus, deshalb kann er eine kathartische Wirkung haben. Depressionen wirken wie ein Dämon, der sein Opfer in den Abgrund des Entsetzens stürzt. Thank you. Das war der Finalsatz aus der 7. Sonate von Sergei Prokofjew, Precipitato. Precipitare heißt hinabstürzen. Dieses Precipitato war die dritte und letzte Zugabe, die Horowitz am 25. Februar 1953 bei seinem Recital zum 25. Jubiläum seines Debüts in der Carnegie Hall spielte und damit das letzte Stück vor seiner 12 Jahre dauernden Konzertpause. Das nächste Konzert in Minneapolis, geplant als Auftakt einer längeren Tournee ab Mitte März 1953, musste er absagen. Kurz nach seiner Ankunft litt er nach einem Abendessen unter Magenschmerzen und Krämpfen. Manager David Libidins vertröstete das an Horowitz Absagen gewöhnte Publikum auf einen Nachholtermin. Doch muss Horowitz nach den Informationen, oder besser, nach den Indiskretionen, die Glenn Plaskin zusammentrug, völlig erschöpft und ein Nervenbündel gewesen sein. Alsbald kursierten wilde Gerüchte. Ihn befalle panische Angst vor dem Klavier, er habe sich in eine Nervenklinik begeben müssen, sei an Krebs erkrankt, leide unter dem Älterwerden und ganz besonders unter dem Konflikt zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Was Fakt ist und was Fiktion, ist post festum kaum zu entwirren. Horowitz selber wiederholte die Leitmotive seiner Leidensgeschichte. Dass er Ruhe gebraucht habe, dass er Zeit zum Nachdenken finden musste, dass zu spielen für ihn einfach physisch unmöglich war, dass alle Schlagzeilen oder Totschlagzeilen nach der Maxime erfunden wurden, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten seien. Als er 1978 in einem Fernsehinterview sagte, dass er während der 12 Jahre langen Ruhepause in seinem Elfenbeinturm der Einsamkeit glücklich und zufrieden gewesen sei, fiel ihm seine Frau Wanda ins Wort. Gar nicht so glücklich. Der Doktor hatte ihm geraten, für eine Weile einzuhalten. Dann wurde das Nichtstun zur schlechten Angewohnheit. Diese 12 Jahre waren schwierig. Von Zeit zu Zeit sagte er, ich werde nie wieder spielen. Und ich pflegte zu antworten, nun gut, sehr gut. Und dabei stand mein Herz fast still. 1,5 Jahre soll er das Klavier nicht angetastet haben. Bezeugen kann das keiner. Dem RCA-Produzenten John Pfeiffer, der Horowitz fürsorglich beistand, gelang es, ihn zur Mitarbeit an der Edition seines Jubiläumskonzertes zu bewegen. Der Mitschnitt sollte im Januar 1954 von der NBC gesendet werden. Als Horowitz die Bänder abhörte, erwachten, wie Pfeiffer später im Magazin High Fidelity über den Manhattan Holiday des Pianisten schrieb, Ideen, die jahrelang geschlummert hatten, nun allmählich ihre Faszination zurückgewannen. Da sich der Mitschnitt des Konzertes gut verkaufte, begann Horowitz über neue Projekte nachzudenken. Seltsam wieder. Vor dem Precipitato aus der Sonate von Prokofjew, vor dem zerzendischen Akt, mit dem er das Konzert in der Carnegie Hall hatte ausklingen lassen, hatte er das Rondo eines Komponisten dargeboten, mit dem er im Oktober 1954 einen neuen Anfang machen sollte. Thank you. Das war das Rondo aus der Sonate B-Dur, Opus 47, Nummer 2 von Muzio Clementi, geboren 1752, 4 Jahre vor Mozart. Horowitz hatte dieses Rondo zum ersten Mal in der Saison 1949-1950 gespielt und aufgenommen. Doch bekam das funkelnde Stück lediglich den Stellenwert eines Encore. Es waren 2 von Schirmer edierte Bände mit 20 Sonaten von Clementi, die sein Interesse geweckt hatten. Aber seine Begeisterung erwachte erst, als Wanda von einem Italienbesuch mit der ersten Clementi-Werkedition zurückkehrte. Sie umfasste 64 Sonaten in 12 Bänden. Bei RCA herrschte Begeisterung darüber, dass Horowitz wieder spielen wollte, und Enttäuschung darüber, was er spielen wollte. Muzio wer? Dass Clementis Werke auf die Halde des Kulturmülls verbracht worden waren, erklärte sich aus böser Nachrede. Am 12. Januar 1782 hatte Mozart nach einem Wettspiel mit dem Italiener vor dem Kaiser als Juror an den Vater geschrieben, Clementi sei ein geschickter Pianist, was die Ausführung der rechten Hand angehe, ansonsten aber nur ein Mechanikus. Seine größte Stärke seien Passagen in Terzen. Doch habe er um keinen Kreuzer Gefühl oder Geschmack und sei ein Charlatano wie alle Welschen. Äußerungen wie diese, in den Jahren vor Clementis Tod, anno 1832 publiziert, haben sein Ansehen nachhaltig beschädigt. Mit dem Hinweis darauf, dass es musikalische Diebe gibt, die erhaben sind über den Bannfluch unmusikalischer Richter, sei erwähnt, dass Mozart sich eines Fugenthemas erinnerte, das er im Dezember 1781 bei jenem Wettspiel mit Clementi gehört hatte. Er wirkte es ein in das Fugato der Zauberflötenouvertüre. Es ist kein Plagiat, sondern ein Zitat und kann nur danach beurteilt werden, wie gut es sich einfügt und verwandelt im Getriebe eines epochalen Werks. Thank you. Horowitz, genau vertraut mit den Schriften und Briefen der Komponisten, deren Werke er spielte, wusste genau, dass Mozart alles andere war als ein Muster der Kollegialität, sondern sich oft in schäbiger und schändlicher Form über seine Rivalen äußerte. In Clementi, der rund 100 Sonaten geschrieben hat, sah er den Papa des modernen Klaviers und der modernen Klaviertechnik. Auch wenn er nicht das Genie Mozarts oder Beethovens besaß, so war er doch ähnlich bedeutend als Innovator. Er war der Erste, der einen idiomatischen Stil für das Hammerklavier entwickelte. Zu den großen Bewunderern Clementis gehörte, wie schon Anton Schindler in seiner Biografie berichtete, Ludwig van Beethoven. Die Grave Allegro-Einleitung der Sonate C-Moll, Opus 13, hat ihr Vorbild in Clementis Sonate in G-Moll, Opus 34, Nummer 2. Sie hören den Beginn der sogenannten Pathetik, die Horowitz 8 Jahre nach der Clementi-Platte für Columbia aufgenommen hat. Nach dem Beginn von Beethovens Sonate in C-Moll, Opus 13, nun Clementis Sonate in G-Moll, Opus 34, Nummer 2. Thank you. Muzio Clementi, Sonate in G-Moll, Opus 34, Nummer 2. Als Virtuose war der Italiener, wie Harold C. Schoenberg in seinem Pianistenbuch schreibt, der Horowitz seiner Zeit und überdies ein bedeutender Lehrer. Zu seinen Schülern gehörte der irische Komponist und Pianist John Field, der die Gattung der Nocturne begründete. Field lebte seit 1812 für 10 Jahre in St. Petersburg. Zu seinen Schülern gehörte Alexander Villoing, der später als der beste Klavierlehrer Moskaus angesehen wurde. Villoing war der Lehrer von Anton Rubinstein, der wiederum Felix Blumenfeld, den Lehrer von Horowitz, ausgebildet hatte. Auch wenn solche Stammbäume, an denen Horowitz seine Freude hatte, wenig über eine pianistische Genealogie aussagen, so gibt es doch einen Nenner. Field wurde bewundert für das Sanftflutende seines Spiels, für sein berückendes Cantabile. Alphonse Marmontel hielt den folgenden Eindruck fest. Durch seinen expressiven Anschlag und seine gesteigerte Feinheit erreichte Field Klänge von exquisiter Farbigkeit. Seine Leichtigkeit in raschen Passagen war unvergleichlich. Sangliche Phrasen bekamen unter seinen Fingern einen süß-zärtlichen Zauber, der nur von wenigen Virtuosen erreicht wird. Die Diskussionen, die Horowitz mit dem musikalisch sehr versierten John Pfeiffer über das Singen auf dem Klavier führte, mündeten oft in Gespräche über ein Lieblingsthema des Pianisten, die Kunst des Belcanto. In jungen Jahren hatte Horowitz verschiedentlich Sänger der Oper von Kiew begleitet. Seinen Schülern, zuerst Baron Janis, dann Gary Graffman, hatte er von den Aufnahmen des Baritons Mattia Battistini vorgeschwärmt. Er sah in dem großen Belcantisten ein vergessenes Genie. Ihn faszinierten die Plastizität der Phrasierung, die Atemkontrolle, die klanglichen Schattierungen und die Kühnheit der Phrasierung. Ständig sprach er über die menschliche Stimme, erinnerte sich Gary Graffman, und darüber, dass das Klavier ihr nacheifern müsse. Zu seiner Freude entdeckte Horowitz, dass auch Howard Taubman, der Kritiker der New York Times, zur Bruderschaft der Melomanen gehörte, mit dem er über Battistini sprechen konnte. Die intensive Beschäftigung mit dem Sänger trug maßgeblich zur Clementi-Platte bei, zu einem Fest pianistischen Gesangs. Der zweite Satz aus der Sonate in Fis-Moll, Opus 26, Nummer 2, hat den zarten Zauber eines romantischen Notturno. Das finale Presto bezeichnete Horowitz als einen der vollkommensten Sonatensätze, die im 18. Jahrhundert geschrieben worden sind. Thank you. Das war die Sonate Fis-Moll Opus 26 Nummer 2 von Muzio Clementi, die von Beethoven ganz besonders geschätzt wurde. Der Kritiker Irving Kolodin, nicht unbedingt ein Bewunderer, konvertierte zu Horowitz. Er urteilte in der Saturday Review: Horowitz hat es zweifellos auf den Punkt gebracht, dass nämlich Clementi ein Komponist mit Individualität und einer eigenen idiomatischen Sprache ist. Wir teilen seine Ansicht, dass Clementi es für mehr als ein Jahrhundert nicht gut hatte, und fügen hinzu, dass er es noch nie so gut hatte wie in dieser scharf gezeichneten, flüssigen und wundervoll lebendigen Aufführung. Der künstlerische Erfolg der Clementi-Platte wirkte wunderbar auf die anerkennungsbegehrliche Seele des Pianisten. Er hatte, so schien es, endlich den Königsweg gefunden zu seiner wahren Bestimmung, zu einer Kunst der Sublimierung und zu einem ruhigeren Leben. Niemand störte mich, ich liebte die Musik immer noch und verbrachte eine angenehme Zeit. Ich liebte es, mit Freunden zu reden, Karten zu spielen, über Philosophie zu sprechen, Bücher zu lesen, meine Bilder zu betrachten, Musik zu lesen, nicht nur Klaviermusik, sondern jede Art von Musik. Und ich sagte mir, mein Gott, ich kann genug mit meinen Aufnahmen verdienen. Das klingt wie das Credo von Glenn Gould, der sich 10 Jahre später aus dem Konzertsaal verabschiedete und nur noch im Studio spielte. Da Horowitz keine Konzertverpflichtung mehr erfüllen musste, fand er auch die Zeit, sein Repertoire zu überdenken und neue Werke zu studieren. Früher hatte ich 1 oder 2 Programme, mit denen ich auf Reisen ging und die ich überall spielte. Man kann nicht zu viele Stücke im Kopf haben, weil man jedes einzelne üben muss. Doch als ich allein war, fand ich die Zeit, viele Dinge aufzusaugen. Bestärkt durch die Clementi-Platte wollte er auch mit der nächsten eine Terra Incognita betreten. Den Gedanken, Werke von Nikolai Medtner aufzunehmen, gab er, sich der kühlen Reaktion des Publikums wie der Kritiker erinnernd, rasch auf. Er entschied sich für Alexander Skriabin, über den Sepp Strawinski ratlos sagte: Woher ist er gekommen und wer waren seine Ahnen? Seine enigmatische und hermetische Musik, wie von der grünen Muse Absinth inspiriert, später in der UdSSR wegen ihres Erotizismus als pornografisch verdächtigt, taucht erst seit 1948 im Repertoire von Horowitz auf. Zunächst zaghaft mit einzelnen Etüden oder Prälud. Seine Frau Wanda sagte im Gespräch mit Edward Greenfield, sie habe ihn 20 Jahre lang drängen müssen, sich in den Klingsorschen Zaubergarten dieses Werks zu begeben. Dabei war er mit den 10 Sonaten ebenso wie mit den Etüden und Präludien des Egozentrikers und Monomanen genau vertraut. Im November 1952 hatte Horowitz sich auf seine Jubiläumskonzerte in der Carnegie Hall vorbereitend die 9. Sonate gespielt. Des Komponisten Freund Alexei Podgajewski hat ihr den griffigen Titel »Schwarze Messe« gegeben. Fabian Bauers, der Biograf des Komponisten, schreibt: »Wenn die 7. Sonate Dämonen exorziert, so holt die 9. sie wieder zurück. Verwesung, Perversion und Diabolisches kehren wieder. Von den samtweichen Harmonien der 8. stechen diejenigen der 9. mit ihren dissonanten kleinen Nonenakkorden ab und ersetzen die toten, wohlklingenden Oktaven.« Die Sonate ist ein Exerzitium des Satanischen. Eine Vortragsanweisung sagt: Avec une douceur de plus en plus caressante et empoisonnée, mit einer immer zärtlicheren und vergifteten Süße. Eine Metapher wie aus Baudelaires Fleur du Mal. Horowitz hat die Sonate bei seinem letzten Konzert in der Carnegie Hall 1953 und bei seinem Comeback-Recital am 9. Mai 1965 gespielt. Die erste Aufnahme mit ihren extrem schnellen Tempi, 6 Minuten und 20 Sekunden gegenüber 9:17 in der 2., erfasst in ihrem wilden Bewegungsdrang, mit denen die ständigen Tonrepetitionen sich ausrasen, das Manische und Obsessive dieser Höllenkunst. Er hüllt sie in die Kälte eines Leichentuchs. Sie hören den Mitschnitt der 9. Sonate von Alexander Skriabin aus Wladimir Horowitz' Jubiläumskonzert in der Carnegie Hall vom 25. Februar 1953. Thank you. Auf die 9. Sonate von Alexander Skriabin, die Horowitz am 25. Februar 1953 in der Carnegie Hall spielte, reagierte das Publikum seltsam zurückhaltend. Es spendete so etwas wie Höflichkeitsbeifall, vielleicht aus einer instinktiven Abwehr gegen eine höllisch katastrophalische Musik, gegen die Selbstberauschung. Ich bin Gott, ich bin ein Nichts, bin ein Spiel, bin Freiheit, bin das Leben, heißt es in den Tagebüchern des Komponisten. Ich bin eine Grenze, ein Gipfel, ich bin Gott, bin ein Erblühen, bin die Wonne, bin die alles versengende, alles verschlingende Leidenschaft. Ich bin eine Feuersbrunst, die das All erfasst und in die Tiefen des Chaos geschleudert hat. Ich bin die Ruhe, ich bin das Chaos. Unhöflich und taktlos reagierten die Repertoirestrategen von RCE, als Horowitz nach der hochgelobten, aber nicht besonders verkaufstüchtigen Clementi-Platte seinem Publikum, für das er zum Phantom wurde, eine Platte ausschließlich mit Werken von Skriabin folgen ließ. Vizepräsident George Marek, zuständig für A&R, ein Kürzel für Artists and Recordings, sagte unverblümt: sehr schön, aber finanziell bringt das wenig." Horowitz war schockiert und reagierte, wie John Pfeiffer sich erinnerte, als habe man ihm einen Eimer eiskalten Wassers über den Kopf gegossen. Er wurde um eine Goodwill-Geste gebeten. Eine kommerzielle Platte sollte den zu erwartenden Verlust der Skriabin-Aufnahme kompensieren. Die Repertoirevorschläge, um die er bat, zeugen davon, wie depraviert der Geschmack und damit auch die Moral der Notenbanker war. Man wünschte sich Arrangements, von Rossinis Ouvertüre zu Wilhelm Tell oder von Tschaikowskis Ouvertüre 1812. Horowitz reagierte eisig: "Haben Sie keine bessere Meinung von mir?" Für die Skriabin-Platte wählte er die 3. Sonate und 16 der 85 Präludien aus. Die 24 Prälude Opus 11, von dem russischen Musikologen Boris Asafjew als das kreative Labor von Skriabins Komponieren bezeichnet, folgen nach dem Quintenzirkel von C-Dur respektive von A-Moll aufsteigend dem Vorbild von Chopin. Ohne auf die ursprüngliche Tonartenfolge Rücksicht zu nehmen, begnügte sich Horowitz mit 7 dieser epigrammatischen Miniaturen. Aus dem Opus 11 hören Sie die Prälude Nummer 1 in C-Dur, Nummer 10 in Cis-Moll, Nummer 9 in E-Dur, Nummer 3 in G-Dur, Nummer 16 in B-Moll, Nummer 13 in Ges-Moll, Nummer 14 in S-Moll. Sie sind klanglich von einem narkotischen Zauber. Skriabin selber war ein glänzender Pianist und er verstand sich, wie sein Lehrer Wasil Safonow sagte, auf die Kunst des klanglichen Aromatisierens durch das Pedal. Schon das musste Horowitz herausfordern. Thank you. Sieben Prelüt aus dem Opus 11 von Alexander Skrjabin. Bei der Vorbereitung der Aufnahme transponierte Horowitz die Prelüt von Chopin und Skrjabin in dieselbe Tonart. Nicht, um Stilkopien zu zeigen, sondern um die genealogische Verwandtschaft aufzuzeigen. Spätere Prelüt, wie das wildbellikose Zweite aus dem Opus 59 und das düstere Erste aus dem Opus 67, schweifen an die Grenzen der Atonalität. Sie hören das Opus 67 Nummer 1 und das Opus 59 Nummer 2 nach der von Horowitz gewählten Anordnung. Auf seine erste Skrjabin-Platte hatte sich Horowitz mit einer Energie und Sorgfalt vorbereitet, die kaum jemand in seiner Umgebung noch ihm zugetraut hätte. In vier Sitzungen waren die Sonate und die 16 Präludien aufgenommen. Klangtechnisch ist die Platte gut geraten, obwohl John Pfeiffer das Gefühl hatte, als müsse er ein Symphonieorchester in einer Telefonbox aufnehmen. RCA war auf die Idee verfallen, einige Künstler PR in eigener Sache machen zu lassen. Auch von Horowitz wurde eine verbale Einführung erbeten. Er dachte sich den folgenden Werbespruch aus. Dies ist Wladimir Horowitz. Wenn Sie, der Käufer, die Platte nicht rechtzeitig bekommen, so beklagen Sie sich über Mr. Alan Case. Wenn der Sound nicht perfekt ist, so beklagen Sie sich über Mr. Jack Pfeiffer und auch über die Ingenieure. Wenn die Kompositionen Ihnen blass oder nicht schön vorkommen sollten, tadeln Sie zuerst den Komponisten. Wenn die Performance lausig ist, so tadeln Sie Mr. Wladimir Horowitz. Aber bitte kaufen Sie die Platte, weil wir alle Geld brauchen. Nach dem Erfolg der Clementi-Platte und durch das Skriabin-Projekt fand er sein Selbstvertrauen zurück. Er nahm den Kontakt zu alten Freunden wieder auf, zu Nathan Milstein, Gregor Piatigorsky, Rudolf Sarkin und Evelyn Chasins und fand sich sogar bereit, RCA mit der dringend erbetenen, populären Platte zu versöhnen. Am 10. und 11. Mai und am 5. Juni 1956, noch während der Arbeit an den Skriabin-Prelüt, nahm er zwei Sonaten von Beethoven auf. Die Sonate Nummer 14 in Cis-Moll, die Mondscheinsonate, und die Sonate Nummer 23 in C-Dur, die Waldsteinsonate. Wieder diente der Salon seiner Wohnung als Studio. Nach dem Abhören des Allegro con Brio aus der C-Dur-Sonate sagte Horowitz gegenüber Pfeiffer mit sanftem Sadismus: "The sound, it's a bit lousy." Der Klang, der ist lausig. Pfeiffer stand vor einer unlösbaren Aufgabe. Horowitz war, worauf schon Heinrich Neuhaus hingewiesen hatte, kein Pianist für kleine Räume. Sein Spiel war angelegt auf die Akustik großer Säle. Akzente, Innenstimmen und dynamische Steigerungen, die gleichsam auf entfernte Hörer angelegt waren, konnten in der mikroskopischen Nahaufnahme durch die Mikrofone übertrieben wirken. Mehr als ein Kompromiss war aber nicht zu erreichen. Der Aufnahme der Waldsteinsonate fehlt die akustische Ambiance des Konzertsaals, durch die der Sound of Horowitz erst zur Geltung kommt. Was zur Geltung kommt, ist das Feinrelief der Artikulation, die scharfe Kontur der Akkorde, die notorne Schatten des Adagio Molto, die rauschende Brillanz des Finales. Die berühmt-berüchtigte Oktavpassage im Finale spielt er nicht als Glissando, sondern mit einem Presto Staccato. Ein Glissando sei, so sagte er, auf einem Wiener Hammerklavier möglich, nicht aber auf einem modernen Konzertflügel. Zum Abschluss hören Sie die Sonate Nummer 21 in C-Dur, Opus 53, die dem Grafen Waldstein dedizierte Sonate von Beethoven. Thank you.